Der Tiers von Paris wählt in 60 willkürlich eingerichteten Distrikten. Von den 800.000 Einwohnern erreichen 700.000 nicht den Mindeststeuersatz von 6 Livres, um zur Wahl zugelassen zu sein. Die restlichen 100.000 reduzieren sich durch Alter und Geschlecht auf 30.000 Wahlfähige des dritten Standes. Tatsächlich nehmen an den Wahlen knapp 12.000 teil. Das royalistische Blatt L'Ami du Roi. Man hatte damit gerechnet, dass die Versammlungen des Tiers sehr stürmisch sein werden. Man hatte sich getäuscht. Die Forderungen der Beschwerdehefte drehten sich immer um das Gleiche. Einige verlangten das Schleifen der Bastille und dass an ihrer Stelle ein Standbild des Königs errichtet werden sollte mit der Inschrift Ludwig dem 16., dem König eines freien Volkes. Eines der Hefte forderte, dass der Vorsitzende der Kommune Bürgermeister von Paris heißen solle. Auch wenn die Versammlungen des Tiers nicht sehr stürmisch sind, die Atmosphäre in der Stadt ist gespannt. 7/8 der Stadt leiden unter der Teuerung und der Arbeitslosigkeit, hungern. Die Wahlen sollten in einem Tag abgeschlossen sein. Aber die Redaktion der Beschwerdehefte zieht sich hin. 23. April. Das Kriegsministerium lässt Militärschule, Invalidenhaus, Arsenal und Bastille in Verteidigungszustand versetzen. 24. April. In einigen Distrikten werden Anträge gestellt, die Wählerversammlungen auch nach Abschluss der Wahl beizubehalten. Dass die Bürger des Distriktes einen Tag in der Woche bestimmen, um sich während der gesamten Dauer der Generalstände zusammenzufinden. Oder? Dass die Wähler nach Abschluss der Wahl nicht zu unnützen Instrumenten werden, dass aus ihnen ein permanenter Ausschuss gebildet wird. 25. April. Im Faubourg Saint-Antoine verbreitet sich das Gerücht, Réveillon, Besitzer einer Tapetenmanufaktur und Wahlmann seines Distrikts, ein ehemaliger Arbeiter, habe behauptet, man könne den Arbeitslohn auf 15 Sous täglich herunterdrücken. Er selber allerdings zahlt in seinem Betrieb schon für die niedersten Arbeiten den doppelten Lohn und hat die Belegschaft seines Betriebes, 350 Leute, trotz schlechter Auftragslage den ganzen Winter über weiter beschäftigt gehalten. 26. April. Die Generalversammlung des Tiers von Paris bestimmt als frei gewählten Präsidenten Target, als Sekretär Bailly, als zweiten Sekretär den Dr. Guillotin. Auf Rat des Abbé Sieyès wird beschlossen, dem gemeinsamen Beschwerdeheft eine Erklärung der Menschenrechte voranzustellen. In Versailles wird durch königlichen Erlass die Eröffnung der Generalstände vom 27. April auf den 4. Mai verschoben. Das ist die dritte Verschiebung des Termins. Die Unruhe wächst. 27. April. Réveillon wird als Puppe vor seinem Haus im Faubourg Saint-Antoine von einem Haufen mit Knüppeln bewaffneter Männer gehängt. Dann ziehen sie mit der Puppe durch die benachbarten Viertel auf die Place de Grève vor das Hôtel de Ville, verbrennen ungehindert die Puppe und kündigen für den kommenden Tag das Strafgericht über Réveillon an. 28. April. Aus Anlass dieser Vorgänge erlässt das Parlament eine Verordnung gegen Zusammenrottungen. Eine Truppe von 30 Mann der königlichen Garde zur Bewachung des Hauses von Réveillon abgestellt. Wirkungslos angesichts einer Menge von über 1000 aufgebrachter zur Plünderung entschlossener Menschen. Réveillons Haus und Werkstätten werden verwüstet. 100.000 Schaulustige finden sich ein. Erst spät am Tag schickt der Oberbefehlshaber der Truppen Bessinval, Schweizer Garden, die dem Treiben schnell ein blutiges Ende machen. 4. Mai, große Prozession der Generalstände und des Hofes durch Versailles. Die Versammlung des Tiers in Paris weigert sich, vor Abschluss der Diskussion des Beschwerdeheftes zur Wahl seiner Abgeordneten zu schreiten. 5. Mai, Versailles. Eröffnung der Generalstände. 6. Mai. Der dritte Stand lehnt es ab, nach Ständen getrennt zu verhandeln und bezeichnet sich als Vertretung der Kommunen. Ständiger Informationsaustausch zwischen Versammlung der Kommune von Paris und der Versammlung in Versailles.